Kundgabe 4904. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.05.1950. Mahnung zur Standhaftigkeit im Glauben. Es wird euch alles vergolten werden, was ihr um meinetwillen erdulden müsset. Darum bleibet standhaft und denket stets daran, dass euch wohl der Leib genommen werden kann, nicht aber die Seele. Dass man wohl den Leib töten kann, die Seele aber keinen Tod erduldet durch ihre Feinde. Bleibet standhaft im Glauben an mich als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Denn diesen Glauben will man euch nehmen. Man wird das Wissen um mich und mein Erlösungswerk unterbinden. Man will mich verdrängen aus den Gedanken der Menschen und dies durch brutale Maßnahmen erreichen, die sehr geeignet sind, die Schwachgläubigen wankend zu machen. Doch dann vertrauet auf mich, der ich euch beistehe in jeder irdischen Not und euch auch gegen jene Maßnahmen schützen kann, so ich es für gut halte. Stärket euren Glauben, lasset ihn zu jener Festigkeit werden, dass ihr über allem steht, was euch die Welt antun will. Gedenket meiner Worte. Ich will euch alles vergelten, was ihr um meinetwillen leiden müsset. So euer Glaube stark ist, berühren euch die Maßnahmen der irdischen Machthaber nicht. Sie schrecken euch nicht, weil ihr in mir euren Herrn erkennet, der seine Diener schützet, weil ihr euren Vater in mir sehet, der seine Kinder in Liebe umsorgt und sie hütet vor dem Feind der Seele. Die Welt wird euch arg bedrängen auf Antrieb dessen, doch ihr könnet ihr widerstehen, so ihr euch nur mir anschließet, so ihr mich in dem Kampf wieder den Feind heranzieht, der ich wahrlich an eurer Seite kämpfe, um euch den Sieg zu erringen über ihn. Ihr dürfet euch nicht fürchten vor ihm und müsset offen mich und meinen Namen bekennen. Ihr dürfet nicht schweigen, denn ihr sollt reden, wo man mich totschweigen will. Ich brauche euch, auf dass ihr von mir zeuget, wenn sich die Menschen fürchten, mich zu bekennen. Dann sollet ihr laut verkünden mein Wirken an und in euch. Dann sollet ihr ihnen den Beweis liefern, was die Glaubensstärke vermag. Ihr sollt nicht bangen um euer Leben, das keinen Wert hat, so ihr die Seele verkaufet, sondern ihr sollt auch bereit sein, euer Leben hinzugeben und es eintauschen gegen ein weit herrlicheres Leben im geistigen Reich. Doch erst, wo es mein Wille ist, werdet ihr abgerufen, denn gegen meinen Willen wird man euch kein Leid zufügen können. Und darum rufe ich euch zu, haltet aus und bleibet standhaft bis zum Ende. Glaubet an meine Verheißung, dass ich komme in der größten Not, um euch zu erretten und euch hinwegzuholen aus der Stätte des Verderbens, aus dem Reiche der Teufel. Erwartet mich und banget nicht, denn es erfüllet sich mein Wort, so es an der Zeit ist. Und ich lasse die meinen wahrlich nicht in die Hände meines Gegners fallen. Ich komme sie zu holen in ein Reich des Friedens, und selig werden sein, die stark sind und ausharren bis zum Ende. Amen.